psychedelische Delikatessen geht es heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade unverkennbar Pink Floyd, allerdings eine frühe Ausgabe der Band. Point Me at the Sky heißt die Nummer, geschrieben von Bassist Roger Waters. Ob der Gitarrist und Hauptsongschreiber Syd Barrett bei dieser Aufnahme noch dabei war, ist nicht ganz klar. Diese Version von Point Me at the Sky entstand 1968 in den Studios der BBC. Besetzungsangaben fehlen leider auf der LP mit rarem Floyd-Material. Klangexperimenten aufgeschlossen waren auch die Beatles. Die waren vor Pink Floyd zu hören, mit einem vorläufigen Mix der Nummer Tomorrow Never Knows. Die durch die Gegend fliegenden wilden Soundschnipsel von Tonband wurden schon im Frühjahr 1966 in den Beatles-Song gebastelt, also vor Sgt. Pepper und der Magical Mystery Tour der Beatles. Aufgeschlossen waren Mitglieder der Beatles, Pink Floyd und diversen anderen Gruppen nicht nur gegenüber musikalischen Experimenten. Die begleitende Einnahme halluzinogener Rauschmittel ist für den Genuss dieser Musik gewiss nicht nötig. Fest steht aber auch, dass zumindest in der ersten Periode ab 65-66 psychedelische Musik sehr oft von Musikern gemacht wurde, denen LSD und Psilocybin nicht fremd waren. Acid Rock heißt diese Musik damals, oder LSD Rock auf Deutsch, oder eben psychedelische Musik. Die beiden Wortanteile Psyche und Delein kommen aus dem Griechischen und bedeuten so viel wie Seele und zeigen zum Ausdruck bringen. In unserem Sprachgebrauch wird oft der Begriff bewusstseinserweiternd als Synonym für psychedelisch gebraucht. Ein psychedelisches Erlebnis schafft also den Zugang zu nicht alltäglichen Wahrnehmungen. Dieser Effekt wird auch den genannten halluzinogenen Drogen zugeschrieben. Die Kehrseite der Medaille ist bekanntlich der Kontakt mit Wahrnehmungen, die bleibende psychische Schäden hinterlassen könnten. Die Folgen der musikalischen Experimentierlust sind gefahrenloser zu genießen. Panis et Circenses heißt das nächste Stück, Brot und Spiele, ein Verweis auf die römische Taktik der Bevölkerungsberuhigung. Ich wollte mein Lied in der Sonne singen, heißt es in dem Song. Ich öffnete die Vorhänge über dem Maestro, ich ließ die Löwen und Tiger in den Hinterhöfen frei, aber die Leute im Esszimmer sind nur mit Geburt und Tod beschäftigt. Ich hatte mir ein Messer aus leuchtendem Stahl machen lassen, um meine Liebe zu töten, und ich habe 5 Stunden auf der Central Avenue totgeschlagen. Ich pflanzte Traumblätter in dem Sonnengarten. Die Blätter wissen, wie man nach der Sonne sucht, und die Wurzel suchen und suchen. Aber die Leute im Esszimmer sind nur mit Geburt und Tod beschäftigt. Panis et circenses mit den Os Mutantes.